Erst als sie sich Jerusalem und Bethanien am Ölberg näherten, schickte Jesus zwei seiner Jünger los. Zweiter, er sagte zu ihnen, geht in das Dorf gegenüber. Sobald ihr dort ankommt, werdet ihr ein angebundenes Fohlen finden, auf dem noch niemand geritten ist. Bindet es los und bringt es her. Dritter, und wenn euch jemand fragt, was macht ihr da, dann sagt, der Herr braucht es, und er wird es sofort wieder hierher zurückschicken. Vierter, sie gingen los und fanden das Fohlen angebunden draußen an einer Tür an der Straße, und sie banden es los. Fünfter, einige Leute, die dort standen, fragten sie, was macht ihr da? Warum bindet ihr das Fohlen los? Sechster, sie antworteten ihnen, wie Jesus es ihnen gesagt hatte, und die Leute ließen sie gehen. Siebter, sie brachten das Fohlen zu Jesus, legten ihre Mäntel darauf, und Jesus setzte sich darauf. Achter, viele Leute legten ihre Kleider auf den Weg, während andere grüne Zweige von den Feldern schnitten und sie ebenfalls auf den Weg legten. Neunter, die Leute, die vor ihm hergingen und die ihm folgten, riefen alle, Hosianna! Gesegnet sei, der im Namen des Herrn kommt! Zehnter, gesegnet sei das Königreich unseres Vaters David, das jetzt kommt! Hosianna in der Höhe! Elfter, Jesus ging nach Jerusalem in den Tempel. Nachdem er sich alles angesehen hatte, ging er mit den 12 Jüngern nach Bethanien hinaus, weil es schon spät war. Zwölfter, am nächsten Tag, als sie Bethanien verließen, hatte Jesus Hunger. Dreizehnter, er sah in der Ferne einen Feigenbaum mit Blättern und ging hin, um zu sehen, ob er Früchte finden würde. Als er ankam, fand er aber nur Blätter, denn es war noch nicht die Zeit für Feigen. Vierzehnter, und er sagte zu dem Baum, niemand soll jemals wieder Frucht von dir essen. Seine Jünger hörten das Fünfzehnte. Sie kamen nach Jerusalem. Als Jesus in den Tempel kam, begann er, die Händler und Käufer aus dem Tempel zu treiben. Er warf die Tische der Geldwechsler und die Bänke der Taubenverkäufer um. Sechzehnter, und er erlaubte niemandem, etwas durch den Tempel zu tragen. Siebzehnter, er lehrte sie und sagte, steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Haus des Gebets für alle Völker genannt werden? Ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. 18. Die Hohenpriester und die Schriftgelehrten hörten das und suchten nach einer Möglichkeit, ihn zu töten. Sie hatten Angst vor ihm, weil das ganze Volk von seiner Lehre beeindruckt war. 19. Als es Abend wurde, verließen sie die Stadt. 20. Als sie am nächsten Morgen vorbeigingen, sahen sie, dass der Feigenbaum von der Wurzel an verdorrt war. 21. Petrus erinnerte sich und sagte zu Jesus, Rabbi, sieh mal, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. 22. Jesus antwortete ihnen, habt Glauben an Gott. 23. Ich sage euch wirklich, wer zu diesem Berg sagt, heb dich weg und stürze ins Meer, und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, dem wird es geschehen. 24. Deshalb sage ich euch, alles, worum ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, dann wird es euch gegeben werden. 25. Und wenn ihr betet, vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Fehler vergibt. 26. Wenn ihr aber nicht vergebt, wird auch euer Vater im Himmel eure Fehler nicht vergeben. 27. Sie kamen wieder nach Jerusalem. Als Jesus im Tempel umherging, kamen die Hohenpriester, die Schriftgelehrten und die Ältesten zu ihm. 28. Sie fragten ihn, mit welcher Vollmacht tust du das? Oder wer hat dir die Vollmacht gegeben, das zu tun? 29. Jesus aber sagte zu ihnen, ich will euch auch etwas fragen. Antwortet mir, dann sage ich euch, mit welcher Vollmacht ich das tue. 30. War die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen? Antwortet mir. 31. Sie überlegten untereinander, wenn wir sagen, vom Himmel, wird er fragen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? 32. Aber sollen wir sagen, von Menschen. Sie fürchteten das Volk, denn alle hielten Johannes für einen echten Propheten. 33. Sie antworteten Jesus, wir wissen es nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, dann sage ich euch auch nicht, mit welcher Vollmacht ich das tue.